Detektorarbeit FM. Es ist 18 Uhr. Hallo Richter, herzlich willkommen zu Karambarbeit FM. Mein Name ist Klaus Vier. weit FM. Wir sind hier bei Caramba, schön, dass ihr dabei seid. Begonnen habe ich, glaube, im Schach gibt es das nicht, aber sehr wohl in dieser Sendung mit der belgischen Eröffnung. Überlege gerade, hier läuft noch Musik, die will ich aber mal ausstellen. Zunächst kam nämlich der belgische Jazzgitarrist Philippe Catherin, dessen insbesondere 1975 erschienenes Album Guitars mich seit eben jener Zeit treu begleitet mit seiner irgendwie doch am Ende sentimentalen Anmutung mit Musikern wie zum Beispiel Charlie Mariano, die ebenfalls auf dem Album vertreten sind bzw. waren, Jasper van 't Hof und einigen mehr. Und man will es gar nicht glauben, dass rund 50 Jahre zwischen diesen beiden Aufnahmen, mit denen ich begonnen habe, liegen, denn Edmund November ist ein vergleichsweise junger Musiker, der jetzt unter eben diesem Namen Edmund November ein Album veröffentlicht hat, das randvoll ist mit sentimental herbstlich anmutenden Titeln, wie wir gerade einen gehört haben. Er hat lange Zeit in England gelebt, in Newcastle, ist nach Belgien gekommen, lebt in Gent und ist meines Wissens auch ebenso wie Philippe Catherin, der gleichwohl in London damals geboren worden ist, Belgier. So viel mal zu den gerade gehörten Titeln. Ich weiß nicht, inwieweit ihr so schon mal zu später nächtlicher Stunde so fernsehmäßig unterwegs seid. Mir passiert das immer wieder, dass ich spät nach Hause komme und dann vor dem Fernseher mir noch irgendeinen Trash anschaue, um so ein bisschen runterzukommen. Lange Zeit war das Medical Detectives, eine Sendung um ungeklärte Kriminalfälle verbunden mit Wissenschaftlern, die da irgendwelche Haare und Insekten an Leichen untersuchen. Dann gab es Werbeblöcke und innerhalb dieser Werbeblöcke wurde über einen Zeitraum von 2 Jahren das Album des Amerikaners Moby beworben. Und ich immer als brand new. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das Ding ist uralt, aber ungerührt kam Nacht für Nacht, also zumindest immer, wenn ich reinschaute, kam plötzlich Moby und Werbung für sein in An- und Abführung neues Album. Das sind so die Assoziationen, die ich aktuell mit ihm habe. Die sollten auch langsam mal verschwinden, denn es gibt einen neuen Titel von ihm, der ist wirklich brand new, der heißt Should Sleep mit dem britischen Soul-Sänger J.P. Bimeni. Und diesen Titel, jetzt kommen wir langsam mal an den Kern der Sache, gibt es auch für mich eine echte Überraschung in einem Remix des Norwegers Prince Thomas. We'll be right back. Brand new. Moby. Schutzlieb im Prince Thomas Remix, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Der Track erschien bereits Ende August, aber ich habe ihn in der Tat erst vor wenigen Tagen entdeckt. Jetzt ist er auch langsam over. Und ich komme zu einem jungen Künstler aus Stuttgart. Stuttgart galt ja früher als ein im Grunde arg groß geratenes Dorf, in dem eigentlich nichts los war, abseits vielleicht der Fantastischen Vier, die ja ursprünglich von dort kommen, aber das hat sich längst geändert, umgeschlagen ins Gegenteil gewissermaßen. Stuttgart steht heute, ohne dass es womöglich als Stadt jetzt unmittelbar dafür etwas kann, für eine unheimlich lebhafte und wirklich spannende Szenerie an Pop- und Indie-Künstlern, Musikerinnen. Und neuester im Bunde, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, zumindest ist es sein Debütalbum, ist ein Typ namens Fabian Drung, der als JFR Moon an diesem Wochenende sein neues Album veröffentlicht, das heißt In a Bubble. Das kommt unfassbar bunt verspielt daher, erinnert hier und da vielleicht so ein bisschen an Tame Impala, aber wir alle wissen, so etwas ist ja längst schon kein Verbrechen mehr. Bisschen dunkler. Afternoon X ist das neue Album der Londoner Band Vanishing Twins. Rattling with my brain. Noch gar nicht so lange her, Reeperbahn-Festival Hamburg, unten im Keller des Molotow-Clubs. Es war vergleichsweise wirklich dunkel, knüppelrappelvoll. Ich stand sehr weit hinten, so weit hinten da möglich ist. Und die Gesichter auf der Bühne erschienen mir überlebensgroß, um das 4- bis 5-fache gar vergrößert. Und ich weiß immer noch nicht, ob das irgendwie so eine Fata Morgana meinerseits war, so eine optische Täuschung, oder ob das wirklich so ein ziemlich cool geratener technischer Trick war, den die insgesamt 4 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne anwandten. Sie kommen aus Montreal und Amsterdam zu gleichen Teilen, heißen Babies Berserk. Wunderbares New Wave Disco Album, das unter eben diesem Namen jetzt erschienen ist. Karamba bei der FM. Wir haben natürlich in dieser Woche auch ein Album der Woche. Das kommt von der dreiköpfigen Frauenband. Mach mal hier nicht so viel Fehler heute. Karamba ohne Kaffee kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss gestehen, ich habe mir gerade einen geholt, aber das soll nicht schmälern. Das Say She She. Eine dreiköpfige Frauenband aus den USA mit dem Album Silver. Unser BeiDFM Album der Woche ist bzw. sind. Thank you. Dieser wunderbar relaxed und warm daher kommende Jam, überlang, 9 Minuten etwa, ich möchte ihn nicht ganz ausspielen, beschließt dieses wunderbare Silver betitelte Album der dreiköpfigen Band Say She She. Die drei Frauen haben im Studio auf Sergio Rios zurückgegriffen, den Gitarristen der Funkband Orgon, der noch einige weitere Musiker aus der Band mit ins Studio geschleift hat. Wenn ich das richtig verstehe, was die Infos zum Album betrifft, und so ist Silver eben dieses Album entstanden. Oh, Wir sind hier bei Karamba auf Byte FM. Die letzten beiden Tracks gehen zumindest indirekt an den in Berlin lebenden gebürtigen Italiener Curses, der sich in den letzten Jahren zum regelrechten Maniac in Sachen 80er Jahre New Wave, Electronic Body Music und verwandten Styles entwickelt hat und jetzt nicht zum ersten Mal mit einer Compilation um die Ecke kommt, mit der er sogenannte Nuggets aus vorzugsweise, muss ich sagen, jener Zeit präsentiert. Es sind auch neuere Dinge dabei, die ich im Übrigen jetzt auch insgesamt zweimal gespielt habe. Einmal mit der London Band The KVB und dann hier mit der US-Formation Boy Harsher. Das Ding kommt in insgesamt drei Kapiteln, ist eine üppige Gesamtcompilation mit knapp 50 Tracks. Drei Kapitel, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten jeweils mit knappen zeitlichen Abständen versehen als Chapter 1, 2 und 3 veröffentlicht werden. Und die haben natürlich auch einen Titel, New Wave Acid Punks. I guess it's 5 after 9 o'clock. Another day that I've wasted. It's better if you fight it off. Is it not what you came for? I never know what I want. Could you come back tomorrow? You shake it off but keep it in. Do it the same way. Die Band heißt Slow Pulp, sie kommt aus den USA, hat in der letzten Woche ihr Album Yard veröffentlicht und zugespitzt könnte man vielleicht sagen, ist mit diesem Album der Beweis, dass alter Wein aus neuen Schläuchen durchaus eine richtig coole Sache sein kann, wenn die Band so als Überzeugungstäter/Täterin dahergeht und das tut diese Band mit ihren soft grungy daherkommenden Tracks, die sich auch mal zuspitzen, noisy werden, die so ein bisschen hier und da auch an 90er-Jahre-Bands wie zum Beispiel die Lemonheads erinnern können. Aber ich bin von diesem Album, das wir gerade natürlich nur ausschnitthaft mit einem Song gehört haben, wirklich total beeindruckt. Den nächsten Song habe ich schon mal gespielt, aber er ist deutschsprachig, dabei eine Textzeile nicht zur Kenntnis genommen, schlichtweg überhört, auf die ich dann im Nachhinein hingewiesen wurde, die ich interessant finde und die meine ganzen Assoziationen jetzt plötzlich auch in völlig andere Bahnen lenken. Das Ganze lässt mich zurückdenken an eine Zeit ganz, ganz früher, wo ich mal als gärtnerische Hilfskraft tätig war, innerhalb einer gigantischen Schule, in der Söhne und Töchter von Soldaten, britischen Soldatenfamilien zur Schule ging. Ich weiß gar nicht mehr, Windsor Boy, Girls School, so muss dieser riesige, dieses riesige Anwesen mit gigantischen Grünflächen, Fußballplätzen und so weiter geheißen haben. Also wir mussten da immer rumfahren, so Fegen, Blumenpflanzen, Wegehaken und so weiter und fuhren immer, weil das Gelände so groß war, mit einem Pritschenwagen herum. Da saßen wir hinten so mit 7 Leuten. Einer hieß Helmut und der kam aus einem kleinen Ort zwischen dem westfälischen Hamm und Dortmund. Dieser Ort hieß Böhnen und Helmut konnte kein Ö. Und dann wurde er immer so, das war so ein Spiel, das hatte sich so ergeben, wurde immer gefragt, Helmut, woher kommst du? Weil er kein Ö konnte, sagte er immer Bohnen. Und dann fragten wir direkt hinterher, wo liegt denn Bohnen? Und Helmut sagte immer, hinter Erbsen. Und so oft wir das auch machten, so oft mussten wir schallend lachen und Helmut selber übrigens auch. Und im nächsten Song gibt es eine Zeile sinngemäß, du willst sein wie Tom Bohne. Tom Bohne, wie ich inzwischen weiß, ist so eine Art Allmächtiger des deutschen Ablegers der weltweit agierenden Plattenfirma Universal Records. Und ich habe mich natürlich im Nachhinein gefragt, wo mag dieser Tom Bohne wohl wohnen? Und die Antwort für mich kann da eigentlich nur lauten, hinter Erbsen. Wow, dein Sound ist einmalig. Du bist einfach der menschgewordene Unique Selling Point. Du hast eine ganz große Karriere vor dir. Sowas habe ich noch nie erlebt. Grönemeyer-Level, Lindenberg-Level, dort sehe ich dich. Deine Authentizität und deine Stimme wird dich ganz besonders groß machen. Und ich möchte diesen Weg zusammen mit dir gehen. Du bist mein Prio- und Belief-Thema. Vertrau mir, wir fangen langsam an und dann wird es peu à peu immer größer. Du bist A&R bei irgendeinem Label und die allergrößte Rappe im Geschäft. Super, dass wir endlich mal sprechen können. Verzeih, dass ich die letzten Wochen nicht erreichbar war. War einfach höllisch viel los. Ja, die Zahlen sind nicht perfekt. Und ich weiß, wir haben von einer langfristigen Karriere gequatscht. Aber die Zahlen sprechen auch eine Sprache. Ich glaub an dich, sonst sitzen wir nicht hier. Dein Album ist für uns jetzt erstmal tot. Da geht nichts mehr. Financial Controlling sagt nein. Schick uns doch einfach mal neue Songs oder so. Du bist A&R bei irgendeinem Label. Und die allergrößte. Boah, boah, leg mal noch eine. Boah, sag mal eine dicke Bahn. Boah, oh, geil. Ah. Oh, das ist echt krass. Yes, lads. Literally, ripping through wankers, my hardness, shit yourself, anti-vaxxers, so pony, so fucking midlife rabbit chatter, all your non-mates chatter after you, how bleak, you got a face like you ain't seen any rain for ages, creep, dead from the waste of space up, chili chicken ramen and I pale dead deer on the road, look, I tipped up, that's how it is, innit, on the high street, when they're eating the rats, you wanna put a bit of salt in it, you jealous twat. no drama until he pulled out Big Pharma. No drama till he pulled out Big Pharma. No drama. No drama till he pulled out Big Pharma. Square shape, black wooden tires go rubber on the road, bro. You didn't make it, did you? Dying for the right cause is the most human thing we can do. But I'd rather stay alive, fuck you. I got a coffee eye and my devices have made me twice as high. Everyone stood near the counter. I take my chips down the pier, oh dear. Seagull gangsters, everyone at the counter's laughing like bull. Seagulls trying to eat my chips, a set of cons. DJ joke explainer, Claude Ugrim on the road, 6 hours. It's like a blocked artery, a white pudding tapestry, eh? Raw burgers wrapped in rags, no running water, oratized. Even my dark disregard for anything is now monetized. No drama till he pulled that Big Pharma. No drama till he pulled that Big Pharma. No drama. No drama till he pulled that Big Pharma. Get the fuck off the fuck. Fucking skinhead ball, slick suit, streetwear ball. Yeah, Trump is. He's got a point though, ain't he? Ah, has he got a point? Tell me now, tell me. Don't grin into your watch and drink more punk brew. What's the deal with all you tossers? Fronting dog shit like freedom for people. Yes, lads. Clicked and shipped to new advertising boards. You wanna go, man? I don't wanna go anywhere with you. You just end up feeling so bad. Fighting with the remaining members of Black Flag. Fighting behind the curtain like Vladimir Putin. With an own visit from Gucci trying to put a fit shirt on. Yes, lads. Anti-vaxxers, punk IPA and wide leg trousers. No drama till he pulled that Big Pharma. No drama. Wir haben eben gehört Augen mit A&A und das musste jetzt einfach mal sein, die neue Single der Steve Hot Mods, direkt hinten dran, Big Pharma. Ganz lieben Dank euch für eure Aufmerksamkeit. Ich sehe, ich muss ranhauen. Alles Liebe, alles Gute, mein Name ist Klaus Vier. Es gibt noch Musik von Tränen und ich sag schon mal, bis dahin, ciao. Thank you.